Ein wichtiger Faktor, der oft übersehen wird, sind natürlich die Dinge, die dadurch entstehen, dass man sich mit dieser Methode und auch mit wenn sie dann auch im fortgeschrittenen Bereich für die Bewusstseinserweiterung eingesetzt wird, ekstatischen Glücksgewinn verschafft. Das heißt, jemand, der typisch, so wie es auch im ersten Kapitel angesprochen wurde, über Jahre zum Beispiel den kleinen Energiekreislauf betreibt, hat irgendwann einmal psychosomatische Probleme oder eben Halluzinationen. Hier muss ganz klar zurückgesteckt werden. Das heißt, man kann nicht mehr weiter praktizieren und man muss hier die Ursachen finden. Und die Ursachen werden genau so gefunden, wie man eben auch Trauma da findet. Das wird dann gleich anschließend genauestens beschrieben. Entscheidend ist hier aber, dass man, bevor man mit einer Methode seine Ekstase zu erreichen, begonnen hat zu experimentieren, sich der Tatsache überhaupt nicht bewusst war, dass da vielleicht irgendein Problem hätte sein können. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, mit dieser Methode findet man Probleme oder der Kritiker würde vielleicht sagen, dadurch entstehen sie erst. Das ist natürlich nicht richtig. Sie sind latent vorhanden und werden geweckt. Hier muss man für sich selbst eine Balance finden. Das heißt, wenn man jetzt jahrelang wieder aufhört, das zu praktizieren, dann verschwinden wahrscheinlich die Probleme genauso. Andererseits fehlt einem etwas. Man weiß, dass man etwas Gutes dadurch nicht hat oder nicht betreiben kann. Es ist vielleicht unmöglich oder sehr schwer aufzuhören. Das muss man eben ein Mittelmaß finden. Das Mittelmaß soll die psychosomatischen oder anderwertig psychischen Phänomene existent und greifbar halten, die eben mit guten psychotherapeutischen oder ähnlichen Methoden, aber natürlich nach Möglichkeit ohne Tabletten, versucht werden, in den Griff zu kriegen.